Hätten Sie vielleicht einen Tisch am Fenster frei? Oder wir würden gerne draußen mit Heizung sitzen, wenn das geht. Nun üben Sie. Sie hören einen Dialog zu einer Reservierung im Restaurant. Sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modellantwort. Restaurant Fischer am See, guten Tag. Guten Tag, Miller ist mein Name. Sagen Sie, dass Sie einen Tisch reservieren möchten. Ich möchte gerne einen Tisch reservieren. Sehr gerne. Für wann denn? Sagen Sie, dass Sie am 3. November kommen möchten, am Abend. Wir würden gerne am 3. November kommen, am Abend. Einen Moment. Ja, das geht. Für wie viele Personen brauchen Sie denn den Tisch? Antworten Sie, für 8 Personen. Wir sind zu 8. Und um wie viel Uhr möchten Sie kommen? Sagen Sie eine Uhrzeit. 19 Uhr. Geht es um 19 Uhr? Ich sehe gerade, um 19 Uhr ist leider schon alles voll. Geht es auch um 20 Uhr?